Komm ich morgen zur Arbeit, warte da so ein hohes Tier. Das ist der Herr Direktor und der brüllt wie ein Stier. Sie verdammter Penner, was soll ich mit ihm noch machen? Und die Kollegen stehen dabei und halten sich den Band voller. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, wir sind Ordnung, Chef, alles klar. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, wir sind Ordnung, Chef, alles klar. Drückt ihm den Besen in die Hand und brüllt sich so los wie ihn. Dann schreit mich die Versaunung an, ich soll mich gefälligst ein bisschen bewegen. Ich steh da, die Pause in der Tasche und die Kollegen grinsen, guck nicht mal auf die Flasche. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, in Arsch, Chef, alles klar. Ich sag ja, Chef, okay, Chef, in Arsch, Chef, alles klar. Darum ist es dann um 5 Uhr, hat er nichts zu lachen mehr. Der Mutter auf zu seiner Alten, er ist genauso wie mehr. Und zu Hause bei seiner Alten, den dicken Wagen. Ja, das gibt klar, das ist der Wohl, das ist gemacht. Aber klar, das ist natürlich.